Am 16. April fand in Pyongyang das Gratulationskonzert des verdienten staatlichen Chorensembles für die Teilnehmer der Militärparade zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung feierlich statt. Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, wohnte zusammen mit den Teilnehmern der Militärparade dem Konzert bei. Zugegen waren dabei auch die Kader der koreanischen Volksarmee wie Pang Byung-so, Lee Myung-su, Park Yong-sik und Lee Yong-gil. Die Kunstschaffenden und Künstler des verdienten staatlichen Chorensembles schufen und stellten die Lieder für großen siegreichen Marsch, die die Stärke des Südkorea und seinen unbesiegbaren Geist demonstrierten und während der langen Revolution lauthalten, sowie die gesamtnationalen Loblieder auf den koreanischen Sozialismus ganz ausgezeichnet dar. Auf die Bühne wurden verschiedene Musikstücke gebracht, darunter Herrenchor, Präsident Kim Il-sung und Heerführer Kim Jong-il sind zusammen, gemischter Kleinchor und Herrenchor, wir erweisen der Partei der Arbeit Koreas Ruhm. Herrenchor, wir wünschen unserem obersten Befehlshaber beste Gesundheit und Herrenchor, in der Nähe des Heerführers ist der Soldat. Die Aufführenden sangen voller Pathos von der großen Ehre der Armee und des Volkes Koreas, die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il als die ewige Sonne des Juche ewig hoch zu verehren und unter ihrem Segen eine große Blütezeit des starken Landes von Baekdosan einzuleiten. Die Lieder über Kim Il-sung und Kim Jong-il, die ihr ganzes Leben lang an der vordersten Front der Revolution im beispiellos harten Kampf für die Verteidigung des Sozialismus stets den Sieg davongetragen und Korea ein politisch-ideologisch starkes Land mit einmütiger Geschlossenheit und weltberühmtem Militär- und Atommacht verwandelt hatten, machten starke Eindrücke auf die Zuschauer. Herrenkleinchor und Herrenchor, unsere Waffen garantieren den Frieden und Herrenchor, die revolutionären Streitkräfte lassen sich nur vom Marsch leiten, die das Credo und den Willen der starken Revolutionsarmee von Baekdosan dazu widerspiegelten, unter der weisen Führung von Genossen Kim Jong-un mit Atomwaffen für Souveränität die größte Staatsmacht nachhaltig zu demonstrieren und eine glänzende Zukunft des Sonnenkorea, das ewig gedeihen wird, zuverlässig zu garantieren, bildeten den Höhepunkt des Konzerts. Nach dem Konzert brachten alle Aufführenden und Teilnehmer der Militärparade stürmische Hochrufe auf Genossen Kim Jong-un aus. Er erwiderte winkend ihren Jubel und gratulierte ihnen zum erfolgreichen Konzert. Kim Jong-un äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Teilnehmer der Militärparade die Geschichte und die Traditionen der siegreichen koreanischen Revolution, die mit Waffen gebannt und entwickelt wurde, fortsetzen, die Sache der Sonne mit der Waffe von Baekdosan zuverlässig unterstützen und dadurch bei der Verteidigung des Sozialismus und dem Aufbau des starken sozialistischen Staates die Mission und Pflicht als revolutionäre Streitkräfte treu erfüllen werden.